0800 220 5050. Eins live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute unter uns, morgen sind wir auch unter uns, das wird der Fernsehen ist nicht dabei. Und am Montag, da ist ja Rosenmontag, da sind wir gar nicht da. Das schon mal als Information. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir beginnen jetzt sofort mit einer freien Themennacht, wie wir das gewohnt sind, am Donnerstag. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heißt Bernd, 47. Ja. Hallo Bernd. Hallo, grüße dich. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, schön, dich auch mal zu hören. Ja, super. Ja, ich fühle mich im Moment gerade so mal lecker als Lebensversager, so, weil ich jetzt gerade in einer Situation stecke wie noch nie eigentlich, die auch total außergewöhnlich und vielleicht auch für viele Zuhörer wahrscheinlich total unverständlich ist, ja. Erzähl. Ja, ich lebe gerade im Zelt halt. Im Zelt? Oh ja, im Wald. Im Wald? Oh, das ist ja kalt. Ja, absolut. Wo im ja, Wald? Im Moment geht es eigentlich so. Bitte, ja, das ist jetzt nicht unbedingt das Campingwetter, ne? Hallo? Ja. Ja, jetzt warst du gerade weg. Nicht auf einem Campingplatz im Wald, sondern ganz alleine im Wald. Nee, ganz allein im Wald, genau. In welcher Region? Ja, Sauerland? Ja, Sauerland, genau, ja. In Sauerland. Ja. Warum? Ja, ganz doofe und verworrene Geschichte irgendwie. Familie ganz viel Knie, so besonders mit meiner vergangenen Beziehung halt, die auch langjährig gehalten hat, aber wie eben halt bis zum Schluss nicht mehr wirklich. Jetzt bis vor kurzem so und. Wie lange bist du denn jetzt schon im Wald? Ja, so 3 Wochen. 3 Wochen. Und die ja. Freundin hat dich rausgeschmissen, oder was? Ja, so mehr oder weniger, ja. Also ich war eigentlich auch schon vorher ausgezogen, so. Aber hab da so immer so meine Wege gefunden, immer noch irgendwie unterzukommen, so. Aber jetzt im Moment ist halt eine Situation entstanden, die immer richtig beschissen ist. Warum gehst du nicht auf einen Campingplatz? Warum in den Wald? Ja, weil, weiß ich nicht. Ich habe auch überhaupt null Geld im Moment, gar nicht. Seit November habe ich überhaupt gar kein Einkommen mehr und ja, jetzt läuft aber auch schon, ich habe jetzt auch wieder einen Kopf hoch, wo es ist halt, dass ich jetzt auch wieder Anträge gestellt habe, um überhaupt wieder auch erstmal ein Einkommen zu haben. So. Genau, natürlich, wenn du arbeitslos bist, dann steht dir ja eine ganze Menge zu. Ja, schon. Hartz IV habe ich jetzt neu beantragt halt. Bis November habe ich noch Arbeitslosengeld 1 gezogen. Ja. Ja, das hat auch alles Vorgeschichte, dass es erst auch so weit gekommen ist, dass ich überhaupt noch keinen Job habe, auch gar kein anderes Einkommen habe halt. Welche Vorgeschichte ist denn das? Ja, schon. Ich habe im Knast gesessen auch und bin entlassen worden. Und nach Seit wann bist du draußen? Seit April letztes Jahr. Mhm. Weswegen warst du im Knast? Ja, verschiedene Sachen. So, da war eben halt auch eine alte Sache, die mir da hinterhergelaufen ist, durch eine Bewährung, die da mir auferlegt worden ist. Bin dann wieder straffällig geworden. Da waren ganz viele verschiedene Sachen. Einmal Einbruchdiebstahl, Scheckversicherungsbetrug und unter anderem auch eine Körperverletzung dabei gewesen, die ich jetzt aber nicht so wirklich so hoch werten möchte. So, ja, das führte eben halt auch zum Widerruf letztendlich. Und dadurch habe ich dann 17 Monate zuletzt jetzt gesessen. Wie viel Monate insgesamt oder Jahre insgesamt deines Lebens hast du schon im Knast verbracht? Davor habe ich natürlich auch schon 38 Monate, aber das liegt länger zurück, 38 Monate schon abgemacht so und habe da aber in der Haftzeit aber auch immer auch Urlaub bekommen, weil das so eine halboffene Geschichte war, da an Resozialisierung auch lecker teilgenommen. Das heißt so, dass ich da auch eine komplette Umschulung auch gemacht habe, eine super Ausbildung auch, einen super Abschluss auch gemacht habe dort. Was hast du gelernt da? Als Industriemechaniker. Ah ja, immerhin. Danach auch. Das hast du in der Tasche. Hab danach auch irgendwo auch für die Familie gesorgt. Ich habe auch 3 Kinder halt mit meiner Partnerin zusammen. Die Partnerin, die dich jetzt rausgeschmissen hat? Genau, ja, genau. Ja, wie alt sind die Kinder? Die sind jetzt mittlerweile schon erwachsen, ja. Die sind 18, 20, 22. Ja. Sag mir doch mal in ein paar Sätzen, warum sie dich rausgeschmissen hat. Ja, die ist auch schwer dem Alkohol verfallen. So besonders jetzt, wo ich die letzte Zeit jetzt im Knast war, so, da ist das ganz massiv auch so das Alkoholproblem bei ihr auch aufgetreten, besonders wo ich jetzt gar nicht da war. So. Das heißt, du bist ganz froh, dass du weg bist? Also ich doch schon. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen, weil im Vorverlauf waren auch die Kids, die mir immer wieder gesagt haben, so, weißt du, ey, scheiß mal auf sie. Genau mit den Worten auch. Papa, scheiß mal auf sie, so, denk mal an dich und so, obwohl ich jetzt ihr gar nicht so... Du bist ja mit dieser Frau, du bist ja mit dieser Frau dann sehr lange schon zusammen. Jahrzehnte, ja. Also Jahrzehnte. Wirklich, ja. Dann 2-3 Jahre zusammen, bis die erste Tochter geboren wurde und sie ist ja schließlich auch schon wirklich 23 jetzt. Ne? Weiß sie, dass du im Wald lebst? Sie glaube ich jetzt nicht. Ich habe jetzt 3 Wochen überhaupt null Kontakt. Erstmalig überhaupt den Kontakt komplett abgebrochen. Du rufst jetzt im Moment auch aus dem Wald an? Ja, genau. Ja. Wo tankst du dein Handy auf? Ja, ich habe hier so die verschiedenen Möglichkeiten im Kiosk hier, wo man auch ein Bierchen trinken kann, kann sich da hinsetzen, dann kann ich da mein Handy aufladen, beziehungsweise hier zur Diakonie habe ich auch Kontakt, da kann ich das schon laden. Dann, zu meinen Kindern habe ich auch noch Kontakt, wohlgemerkt. Dann ist das nicht so ganz tief im Wald. Nee, das ist schon so Waldrand, so an der Stadtgrenze, so Waldrand, wo ich mich so gedrückt habe. Aber du hast mir gerade, glaube ich, nicht richtig beantwortet, warum du nicht auf dem Campingplatz bist. Ja, weil hier jetzt, also ich wüsste gar nicht, wo hier ein Campingplatz jetzt offen wäre oder offen ist. Gerade bei den Witterungsbedingungen, glaube ich, ich wüsste gar nicht, wo hier in der Nähe überhaupt ein Campingplatz ist. Wie groß ist denn dein Zelt? Ja, das ist schon ein 3-Mann-Zelt so. Das ist irgendwie so mein Camping-Equipment, das habe ich mir irgendwo aus dem Keller gezogen und habe mich irgendwo auch so ein bisschen abgeseilt. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen Feigheit vor dem Feind ist oder so, keine Ahnung. Ja. Weil die Kids, die haben mich auch schon gesucht. So ein paar Tage sind die durch den Wald gerannt und haben mich sogar schon gesucht, weil sie so ungefähr wussten, wo ich bin. Ich habe denen auch nicht wirklich so, das war auch so ein bisschen Flucht alles. So. Kannst du denn nicht zu einem von den Kindern ziehen, vorübergehend? Nee, das möchte ich gar nicht damit belasten. So. Haben die dir das angeboten? Ja, schon, ja, klar. Aber das will ich nicht wirklich. Du kannst ja froh sein, dass wir nicht einen sehr starken Winter haben im Moment. Nee, dennoch ist es nachts sehr kühler. Ja. Heute ist es relativ kühl draußen. Wie geht's dir denn da in dem Zelt? Ach ja, ich friere jetzt nicht sonderlich oder so, weil die Feuchtigkeit ist eher das Problem als die Kälte so, ne? Und wo isst du? Wo wäschst du dich? Ja, das ist so, bei meiner Tochter habe ich geduscht zum Beispiel, zuletzt noch. Ne, und ja, Essen ist jetzt immer mal so für und wieder, das macht man schon mal so, wie es geht. Ne? Wenn du aber gar kein Geld zur Verfügung hast, wo kriegst du dein Essen her? Ja, im Moment gar nicht so, eigentlich weiß ich nicht. Also ich habe, es braucht keiner hier in Deutschland irgendwo verhungern oder so. Ne? Nee. Da gehst du am Container, holst dir was irgendwo was raus, hier gibt es Diakonie, beziehungsweise hier gibt es auch so christliche Einrichtungen, so, da kannst du für 2,50 Euro, kannst du da durchaus auch ein schönes, eine gute Mahlzeit kriegen, zweimal die Woche. Ne? Nur die 2,50 Euro muss man auch haben. Ja, na klar, aber das geht dann irgendwie schon. So Bernd, das ist eine ungewöhnliche Lebenssituation, in der du da steckst im Moment. Es zieht sich auch. Ich denke, man kann auch gar nicht so viel alles jetzt in der kurzen Zeit, und ich weiß auch, dass dann zeitlich auch beschränkt ist, so eine Die Frage ist ja, wie lange das jetzt noch so weitergehen soll. Ja, ich glaube, ich bin da schon auf einem guten Wege und bin jetzt da gerade bei, eine Wohnung zu suchen und habe jetzt auch heute übrigens erstmalig endlich mal einen Antrag gestellt bei der AGE, wieder ein Einkommen zu haben und suchen ja auch händeringend hier in der Gegend halt auch eine Wohnung. Ja. Genau, da kann man ja viel organisieren jetzt schon, damit du so einigermaßen wieder auf die normale Schiene kommst. Genau. Immerhin hast du einen Berufsabschluss. Ja. Wie viele Jahre hast du Erfahrung gesammelt in deinem Beruf schon? Also eher jetzt in der letzten Zeit, wie gesagt, jetzt weniger, aber die letzten 2-3 Jahre jetzt so, war ich zwar auch berufstätig, dadurch habe ich auch Arbeit da angezogen. Ja. In der Haft habe ich auch gearbeitet und so, und naja, aber ist auch schwierig, was zu finden. Das ist schon klar. Der erste Weg wäre überhaupt über eine Mitarbeiter-Leasing-Firma, wie es eigentlich jeder macht. So. Aber immerhin hast du was in der Tasche, das ist ja schon mal Gold wert für Leute in deiner Situation. Das haben ja nicht alle. Ist dir das denn mittlerweile auch zu viel mit dem Waldleben? Bist du froh, wenn du bald herauskommst? Ja, aber selbstverständlich. Glaube ich. Wenn ich eine Wohnung hätte, allein schon Fernsehen, warm, Licht. Das ist alles luxuriös, was man so als selbstverständlich hinnimmt, ne? Ja, genau, ja klar. Ja. Für jeden ist das selbstverständlich eben halt auch, Fernsehen da stehen zu haben. Ne? Das fehlt mir eigentlich. Ich habe mich jetzt mit Büchern eingedeckt und lese ganz viel, ja. Aber woher hast du das Licht? Mit der Taschenlampe dann, oder wie? Ja, Taschenlampe. Ich habe zwei Taschenlampen hier reingehangen, die hängen hier jetzt direkt hier über mir. So, das ist eine ganz komische Situation, das ist unverständlich eigentlich, aber. Kann ich mir, ich erahne, wie das da aussieht bei dir. Ja, hast du eine, willst du überhaupt nochmal zurück zu deiner Frau? Nein. Das Ding ist gelaufen. Ich jetzt neuerdings wirklich seit 3 Wochen wirklich, und das war ganz, ganz, ganz, ganz viel Kampf und wirklich ganz viel Mühe, mich da wirklich auch selber von zu überzeugen, dass das wirklich keinen Zweck mehr hat. Gut, dann ist das jetzt mal so eine etwas bizarre Zwischenphase im Wald und wir hoffen, dass du dann, dass es demnächst aufwärts geht mit dir, Bernd. Aber du hast ja schon viele wichtige Dinge eingefädelt, habe ich gehört. Ja, schon. Ist noch nicht alles so perfekt, aber ich schaue da schon ganz optimistisch in die Zukunft eigentlich. Ich biete dir an, noch ein paar Worte mit meiner Psychologin zu sprechen. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen guten Tipp für dich. Vielleicht auch an psychologische Hilfestellung für die nächste Zeit. Ja. Denn es ist ja schwer für dich, bis du wieder Land unter den Füßen hast. Ja. Ja, lieber Bernd. Domian, ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, sehr gerne. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du bald eine schöne Wohnung hast oder eine Wohnung, in der du dich wohlfühlst und dass du natürlich auch einen Job findest. Das wünsche ich dir sehr. Alles klar, vielen Dank. Du legst auf und die Claudia ruft dich gleich an. Danke. Alles Gute, tschüss Bernd. Mach so weiter. Bye, ciao. Bye, bye. Ich verfolge. Ach, jetzt habe ich ihn leider weggedrückt. Der Bernd. So, weiter geht's mit Uli. Uli ist 42. Guten Morgen, Uli. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo. Schön, dich zu sprechen. Ja, gebe ich gern zurück. Um was geht's bei dir? Also, ich würde ganz gerne an das Thema der gestrigen Sendung anknüpfen. Sehr gerne. Übersinnliche Phänomene. Übersinnliche Phänomene, genau. Ich habe die Sendung mit sehr, sehr viel Spannung und auch so ein bisschen Grusel verfolgt und da ist mir ein Erlebnis wieder in den Sinn gekommen, was ich selber hatte, was allerdings schon sehr, sehr lange her ist. Das war 1990. Ja. Da war ich mit meiner Freundin als Rucksacktourist in Australien unterwegs. Mhm. Und wir waren bis spät in die Nacht auf einem Highway unterwegs und sind dann in einem Ort gelandet, der hieß Port Augusta. Mhm. Diesen Ort gibt es auch noch. Mhm. Und es war dann halt irgendwie schon fast in den frühen Morgenstunden, es war so zwischen 2 und 3 Uhr und wir waren auf der verzweifelten Suche nach einem Backpacker-Hotel, nach einer Jugendherberge, nach irgendetwas. Ja. Haben da aber nichts gefunden, weil es ein typischer Industrieort einfach war, sehr schmutzig und einfach überhaupt nicht touristisch in keiner Art und Weise. Mhm. Und dann sind wir auf so ein altes viktorianisches Haus gestoßen. Da stand dran Four Ways Hotel. So hieß dieses Hotel, Four Ways Hotel, 4-Wege-Hotel. Mhm. Da brannte auch Licht und da sind wir dann halt die Treppe hochgegangen, also 2, 3 Stufen halt. Das war, wie gesagt, so ein altes viktorianisches Haus. Und sind da reingekommen und dann war das so sehr, sehr typisch australisch. Das heißt, unten war ein Thekenbereich mit einem Tresen. Da standen im Hintergrund halt auch so ein paar Flaschen und da waren aber keine Gäste da. Dann haben wir einen kleinen Moment gewartet und dann kam dann auch der Barkeeper von hinten. Den haben wir dann gefragt, ob es in diesem Hotel denn wohl noch ein Zimmer gäbe. Wir waren halt, wie gesagt, die ganze Nacht unterwegs gewesen, sind beim Greyhound-Bus da angekommen, in den frühen Morgenstunden halt und brauchten einfach eine Bleibe. Der war auch so ganz freundlich, dieser junge Mann, der war vielleicht irgendwie damals, also wir waren irgendwie 20, Anfang 20 waren wir und er war vielleicht so 30, 35 nach meiner Erinnerung, er meinte, ja, das wäre kein Problem. Dann ist er nach hinten gegangen, hat so ein paar frische Handtücher geholt, ist hinterm Tresen wieder hervorgegangen und hat uns dann durch einen Saal geführt. Ja. In diesem Saal, da sah man, dass der schon sehr, sehr lange einfach nicht mehr in Benutzung war. Da standen halt irgendwie aufgestapelt Tische an der Wand und Stühle an der Wand, wie so ein Festsaal halt also einfach. Abgerockt. Ja, so abgeruckt könnte man sagen, hat schon ziemlich lange nicht benutzt. Und von diesem Saal ging halt eine Treppe hoch in das Obergeschoss. Und das war, wie gesagt, ein viktorianisches Haus mit einem umlaufenden Balkon. Und diesem Obergeschoss sollten dann halt die Zimmer sein. Mhm. Und dann hat uns schon gewundert, dass wir an diese Zimmern, als wir an diese Zimmer vorbeigegangen sind, dass, da hingen die Türen aus den Angeln. Die meisten Zimmer sahen also wirklich echt ziemlich wüst aus. Da waren die Matratzen aufgeschlitzt, da lagen Gierbrosen rum. Und sonst von anderen Gästen keine Spur? Keine Spur, wir haben nur diesen Mann gesehen. Das ist ja schon ein bisschen gruselig. Das war schon ziemlich gruselig, aber wir haben uns gedacht, Mensch, in Anbetracht der Zeit ist das vielleicht auch noch relativ normal. Wie gesagt, wir sind um 3 Uhr an diesem Busbahnhof da angekommen, im Greyhound-Bus. Naja, und dann hat er uns halt irgendwie dann zu einem Zimmer gebracht und das Zimmer war dann einigermaßen in Ordnung. Das war jetzt irgendwie keine Schönheit, das war sehr, sehr einfach. Wir hatten aber auch keine großen Ansprüche als Studenten damals, das war alles in Ordnung. Dann habt ihr da gepennt. Ja, dann sind wir erstmal in dieses Zimmer, haben da erstmal eine Dose Bier aufgemacht, wie man das damals so gemacht hat und hatten dann leider keine Zigaretten mehr. Okay, darf man heutzutage nicht mehr so sagen, aber das war dann halt irgendwie damals so. Wir waren dann auf diesem Zimmer, haben uns dann halt eben vielleicht ein Stündchen unterhalten, haben darüber geredet, wie komisch uns das doch alles vorkam. Und dann hörten wir aber von unten Musik. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, dann gehen wir doch einfach mal runter. Wenn da jetzt Musik ist, dann werden da wahrscheinlich irgendwelche Leute halt irgendwie eingetroffen sein. Holen wir uns am Tresen mal ein paar Zigaretten. Dann sind wir also diesen Gang wieder runtergegangen. Mhm. Und dann mussten wir ja wieder durch diesen Saal. Ja. Und da war vielleicht irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde maximal vergangen. Und wir waren zu zweit und wir haben definitiv nicht geschlafen. Und dann war dieser Saal komplett eingedeckt. Mhm. Das heißt, da standen alle Tische, da waren Tischdecken drauf, die waren wirklich menümäßig eingedeckt. Ach, mitten in der Nacht? Mitten in der Nacht, um diese Zeit, da war es irgendwie 4 Uhr. Da haben die eingedeckt halt, fürs Frühstück? Nee, das sah so richtig nach Dinner aus. Also wie gesagt, wie so ein, ja, so mit Dinnerkarten auf dem Tisch, also mit diesen Menükarten. Und wie viele Leute wuselten da rum? Da wuselte gar keiner rum, das war ja das Schlimme. Und aus diesem Raum kam halt diese Musik. Da war halt irgendwie so ein Schallplattenspieler. Und dann lief halt irgendwie diese Musik und dann haben wir gedacht, heiliger Mist, was geht denn da ab? Das jetzt bin ich ja mal gespannt, was die Pointe der Geschichte ist. Ja, die Pointe, die kommt gleich. Wir sind dann in diesen Tresenbereich wieder nach vorne gegangen halt, um diesen Mann zu suchen. Haben diesen Mann aber nicht mehr gefunden. Mhm. Dann sind wir unten dann da in diesem echt relativ großen viktorianischen Gebäude herumgeirrt und haben versucht, dann da irgendwo halt jemanden zu finden. Aber da war kein Mensch. Mhm. Da war gar keiner. Wie ging's weiter? Dann sind wir sehr, sehr panisch die Treppe wieder hoch, weil wir einfach Angst hatten, haben unseren Rucksack gepackt und haben gesagt, hier bleiben wir nicht. Ach so. Weil wir einfach wirklich Angst hatten und wollten raus aus diesem Hotel. Ihr habt nicht da übernachtet? Wir haben da nicht mehr übernachtet, wollten dann raus aus diesem Hotel. So kam es auch. So kam es dann auch. So kam es dann auch mit einem kleinen Haken. Wir wollten durch die Vordertür dann rausgehen, durch die wir da reingekommen sind. Die war aber verschlossen. Da kamen wir nicht raus. Und da fing die Panik dann so richtig an. Das kann ich verstehen. Dann sind wir hinter diesen Tresen gegangen, wo dieser Mann halt war, und dann sind wir in so einer Art, ja, wie das in Kneipen so üblich ist, in so einen Küchenbereich gekommen. Da stand halt Bierfässer und Gefriertruhen und was der Geier, was da so rumsteht. Und da gab es eine Hintertür. Und durch diese Hintertür sind wir dann rausgekommen aus diesem ganzen Gebäude. Und dann war er draußen. Dann war er weg. Dann war er draußen. So, und dann sind wir zurück zu dieser Guerrero-Station. Das war irgendwie, weiß nicht, 15 Minuten Fußmarsch. Aber dann war es ja in tiefer Nacht, ne? Ihr wart ja so spät erst angekommen. Das war tiefe Nacht. Mhm. Das war dann halt irgendwie so 5 Uhr morgens mittlerweile. Wir mussten dann auch noch eine Zeit lang in dieser Greyhound-Station dann halt vor den Türen warten, weil da noch niemand war. Und waren halt irgendwie wirklich echt komplett in Panik und wollten einfach nur weg. Also wir hatten wirklich, wirklich Angst in dem Moment. Weil und seid dann irgendwann da auch weggefahren? Sind dann da auch weggefahren und haben dann unsere Reise fortgesetzt, sind dann nach Adelaide gefahren und dieses Thema hat uns dann halt irgendwie noch 2-3 Wochen weiter beschäftigt. Aber wie das so ist, man vergisst das dann halt irgendwie dann auch nach einer Zeit. Aber diese beziehungsweise man thematisiert das nicht mehr. Aber das Vorkommnis war eigentlich immer irgendwie so bei uns im Kopf. Mhm. Also es war ja irgendwann schon dann sehr, sehr gruselig, wenn da niemand ist und man geht nachts wieder runter und da ist alles eingedeckt. Exakt. So ein bisschen amerikanischer Gruselfilm. Ja, da habt ihr irgendwas nochmal von dem Hotel gehört? Ja, haben wir. Also, wir sind dann zurück nach Deutschland, irgendwann mal nach 3 Monaten. 2 Jahre später bin ich mit einem sehr, sehr guten Freund von mir nochmal nach Australien gefahren. Da waren wir in Südostasien, auch in Australien unterwegs und hatten ein gebrauchtes Auto und ein bisschen die Freiheit genossen, sowas, was man halt macht. Und dem hatte ich diese Geschichte vorher auch schon erzählt. Mhm. Und der meinte zu mir, Mensch, Uli, das ist für eine kranke Geschichte, das kann nicht sein. Da seid ihr irgendwie auf irgendeinen Scherz oder sonst was reingefallen. Und dann sind wir in diesen Ort, auf seinen Drängen hin, in diesen Ort Portogasta, nochmal hingefahren und haben halt dieses Hotel gesucht. Was nicht ganz einfach war, das war vor den Zeiten des Internets, man hat kein Navi, wir saßen mit unserer Karte und ich habe versucht, mich an die Gebäude zu erinnern. Und dann haben wir tatsächlich dieses Fourways Hotel in Portogasta gefunden. Dann haben wir dieses Hotel uns angeschaut von außen und dann meinte er, boah, das sieht ja total runtergekommen aus, da ist doch mit Sicherheit kein Betrieb mehr. Die Fenster, die waren so vernagelt mit so Brettern, also wirklich fast so ein bisschen so amerikanische Atmosphäre, wie du gerade schon gesagt hast. Wenn es jetzt noch eine Pointe gibt, dann musst du sie jetzt erzählen. Okay. Sonst ist es zu lang. Okay, kein Problem. Haben uns die ganze Sache dann entsprechend halt angeguckt, haben gesagt, ist geschlossen dieses Hotel halt, irgendwie, wir hören uns da mal in der Bevölkerung um. Da sind wir zu dieser Graham-Station, die ich von vor 2 Jahren schon kannte, hingegangen. Und haben dort entsprechend nachgefragt, was es mit diesem Hotel auf sich hat, warum das denn geschlossen hat. Und da wurde uns dann erzählt, dass dieses Hotel schon seit 10 Jahren geschlossen ist. Oh. Oh, genau. Das war, wie viele Jahre waren es her, dass ihr da wart? 2? 2 Jahre. Das war 1990 und 1992. Seit 10 Jahren geschlossen? Genau. Aber das ist ja wirklich jetzt wie im Krimi oder wie im Gruselfilm. Genau das war das. Also ihr wart in einem Hotel, das eigentlich zu ist. Das eigentlich zu. In dem eigentlich gar keine Mitarbeiter mehr sind. Wo keine Mitarbeiter sind. Wo auch nicht mehr eingedeckt wird. wo auch nicht mehr eingedeckt wird, wo es auch keinen Betrieb gibt, wo kein Bier ausgeschenkt wird. Und uns wurde gesagt, dass der Zustand des Hotels, wie wir ihn gesehen haben, mit diesen Brettern vor der Tür und vernagelten Fenstern, dass der Zustand dieses Hotels schon seit eben diesen 10 Jahren so ist, dass es damals dann halt entsprechend halt so vernagelt worden ist. Wie habt ihr das denn aufgenommen? Oder wie hast du das aufgenommen? Du? Als du das gehört ich habe persönlich aufgenommen. Ich habe Angst gehabt. Ich habe richtig Angst gehabt. Und ich kann, das ist das einzige Erlebnis, was ich je hatte in meinem Leben, was ich überhaupt nicht einordnen kann. Deswegen passt das so gut in die gestrige Sendung. Und da wollte ich so ein bisschen anknüpfen. Und das ist etwas, ja, das habe ich für mich bis heute nicht einordnen können und kann mich dem auch rational nicht wirklich nähern. So, der Klassiker der Interpretation in den Filmen oder in Büchern ist ja, dass da irgendwas Schlimmes mal passiert ist. Ein Massaker oder ein Friedhof. Was auch immer, man kennt diese Filme, genau. Hast du aber nie irgendwas rausgekriegt? Habe ich nie etwas rausfinden können. Also man findet auch, ich habe das dann auch vor einigen Jahren mal versucht, dann halt übers Internet nochmal zu recherchieren oder sonst was. Da findet man aber gar nichts. Also wie gesagt, das ist halt auch sehr, sehr lange her. Das aber die, 1990. Die Intuition hat euch ja dann richtig gelenkt. Ihr habt nicht da geschlafen. Richtig. Und da bin ich auch sehr, sehr froh darüber, dass ich da nicht geschlafen habe. Und weil dieses Wesen, das euch die Handtücher gegeben hat. Ja. Wie war dieser Mensch? Der war gar nicht mal so außergewöhnlich. Der war relativ reserviert. Also ich kann da jetzt nicht irgendeine Horrorstory drum rumbasteln. Das wäre falsch. Was mir aufgefallen ist, dass dieser Mensch halt sehr, sehr reserviert uns gegenüber war. Ich muss die ganze Zeit an Shining denken. So ein bisschen. Also das war ein recht hoch aufgeschlossener Mann, der war vielleicht 30, 35 Jahre, hatte dunkles, schwarzes Haar, das weiß ich noch, sah so recht typisch australisch aus. Und der war okay, der war freundlich, aber auf eine sehr, sehr kühle und reservierte Art und Weise. Und in diesem Hotel sind dann noch so ein, zwei andere Dinge passiert, die wir uns dann nicht wirklich einordnen konnten, die dann halt irgendwie auch noch so ein bisschen den Gruselfaktor erhöht hatten. Die ich jetzt in der Kürze der Zeit auch gar nicht alle irgendwo zusammenfassen kann. Hast du nochmal in deinem Leben irgendwas erlebt? Nochmal irgendwas Gruseliges? Oder war es die einzige Gruselerfahrung deines bisherigen Lebens? Das war zumindest, also ich habe mich mit Sicherheit schon mal gegruselt. Klar, ja, gut, aber das war die einzige wirklich übersinnliche Erfahrung, die ich da gemacht habe. Also für dich ist das klar, das ist irgendwas Übersinnliches gewesen? Es war zumindest kein guter Ort, wenn man das so beschreiben kann. Verstehe. Also ich glaube, es gibt Orte, da geht man hin und da spürt man, dass diese Orte nicht gut sind für einen. Ja, das finde ich auch so. Das kenne ich auch. Manchmal kann man das gar nicht begründen, aber es ist so ein Gefühl. Genau, es ist so ein Gefühl. Nur man muss dann halt auch diese Situation berücksichtigen. Es war, wie gesagt, früh morgens, beziehungsweise spät in der Nacht. Man kam von einer langen Busreise da an und wollte einfach nur schlafen. Auch nochmal die obligatorische Frage bei diesen Geschichten. Ihr hattet keine Pilze gegessen, ihr habt nichts geraucht. Wir haben, auch wenn das irgendwie damals vielleicht dann gang und gäbe war, wir kennen das ja alle, nein, hatten wir nicht, hatten wir definitiv nicht. Uli, also danke für deine Geschichte, für diese Geschichte. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und mach bitte weiter so. Ich finde das ganz bewundernswert, wie viel Empathie und Verständnis du an deine doch sehr verschiedenen Anrufer herangehst. Sehr freundlich von dir. Vielen, vielen Dank, Uli. Alles Gute. Ja, tschüss. Auch, ne? Ciao. Danke, tschüss. 0800 220 5050. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Oder mailt uns bitte domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, dann dürft ihr nicht vergessen, mein Handy ist das nicht, falls ihr das auch hören solltet. Ich habe keins dabei. Es ist irgendein etwas Böses in der Leitung. Also bitte mailt, wenn ihr mailt, eure Telefonnummer auch dazu. Hier ist Andi. Andi ist 46. Guten Morgen. Moin, Domian. Andi, grüß dich. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich wollte mal hier wegen meiner offenen Beziehung reden. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja, ich habe ein Headset im Ohr. Geht's auch anders? Wäre mir lieber. Ja, ich probiere das mal, auf einen Moment. Bist du mit dem Auto unterwegs? Ja, mit dem LKW, deswegen. Aber du stehst? Nee, ich fahre. Ich muss gerade einen Kollegen einen Auflieger bringen. Vielleicht sollten wir telefonieren, wenn du stehst. Dann bist du nicht so abgelenkt. Ja, dann müssten wir irgendwann nächste Woche nochmal miteinander telefonieren. Dann machen wir es kompakt. Erzähl mal, um was es geht. Es ist eigentlich so, dass ich mit meiner Freundin eine offene Beziehung führe und ich meine Freundin auch sehr liebe. Wie lange führt ihr die offene Beziehung schon? Seit 1,5 Jahren. Ja, und offene Beziehung heißt konkret bei euch? Ja, sie darf woanders naschen, ich darf woanders naschen. Nascht ihr denn auch oft woanders? Ja. Ja, und Könnt ihr damit gut leben? Ja, wir können damit sehr gut leben, weil sie haben uns ein Grundgesetz gemacht. Also solange wir wissen, wo wir hingehören, haben wir beide damit kein Problem. Sagt ihr euch denn immer, wenn der andere etwas am Laufen hat? Ja, wir sinnen uns dann und sagen dann Bescheid, pass auf, ich habe da was kennengelernt, ich bin mit dir dann mal kurz weg. Ne? Ja. Oder sie schreibt mir dann, sie hat jemanden kennengelernt, wenn er jetzt gerade bei uns in der Nähe wohnt, ist klar, dann kommt er auch mal zu mir hin oder sie geht dann zu ihm hin. Ach so, der kommt dann zu euch in die, wohnt ihr zusammen, du mit deiner Freundin? Ja. Ja, dann kommt der zu euch in die Wohnung und du bist auch in der Wohnung? Nein, ich bin ja die meiste Zeit unterwegs, weil ich bin ja die Woche über, wie gesagt, ich fahre im internationalen Fernverkehr ja. Und ich bin also selten zu Hause. Verstehe. Und wenn sie mal zu irgendeinem anderen Typ will, dann sagt sie dir Bescheid. Dann sagt sie Bescheid, ich bin da und da und dann ist gut. Richtig. Kennst du die Typen, mit denen sie schon Sex hatte? Ja. Woher kennst du die? Sie zeigt mir dann Fotos und erzählt mir dann auch, wie die dann so drauf sind, ne, ob sie freundlich sind oder nicht. Weil letztens hatte so einen Bekannten aus dem Internetchat kennengelernt und der wurde dann doch etwas sehr aufdringlich. Mhm. Bis ich ihm dann die Schranken gewiesen habe. Ne? Wie hast du das gemacht? Was, ihm die Schranken gewiesen? Ja. Ganz einfach. Ich habe gesagt, pass auf, mein Freund, sag ich, das ist meine Freundin. Ja, die darf zwar naschen, aber nicht, dass du dann da jetzt herkommst und sagst, sie wäre jetzt dein. Mhm. Ja, das läuft nicht. Aber wie bist du denn mit dem dann in Kontakt gekommen? Wie konntest meine Freundin hat mir die Handynummer von ihm gegeben. Ah ja, verstehe. Und dann habe ich ihn mal angerufen und habe ihm dann gesagt, noch weitere so eine SMS, mein Freund, und dann können wir uns mal näher kennenlernen. Und das hat gewirkt? Das hat gewirkt. Der hat danach auch meine Freundin nicht mehr weiter belästigt. Mich wundert das, Andi, dass ihr so eine ungewöhnliche Beziehung habt, wo ihr doch erst anderthalb Jahre zusammen seid. Nee, wir sind 3 Jahre zusammen. Wir führen jetzt seit anderthalb Jahren diese offene Beziehung. Ach so, das habe ich dann falsch verstanden. Na gut, 3 Jahre ist auch noch nicht so lange. Ja. Naja. Wie alt ist denn deine Freundin? Die ist jetzt 34. Ja. So, das heißt, ihr und du, ihr kommt damit gut klar. Richtig. Und du wolltest einfach mal darüber erzählen, dass man auch so gut leben kann. Richtig. Vielleicht liegt es auch an deinem Beruf, da du so viel weg bist, dass das vielleicht eine ganz gute Möglichkeit ist, dem Frust aus dem Weg zu gehen. So sieht das aus. Wie machst du das denn, wenn du so viel weg bist? Wo lernst du denn dann die Mädels kennen? Ich sag mal so, es gibt viele Möglichkeiten. Ja. Zum Beispiel auf Raststätten oder wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt bin oder irgendwo im Café oder was man ja eigentlich auch nicht machen sollte, ist eventuell bei Kunden. Da lernt man dann eventuell mal eine nette Frau kennen. Habe ich das nicht verstanden? Was? Wo? Bei ein paar Stunden? Bei den Kunden. Beim Kunden? Ach so, ja. Ja. Aber sag mal, wie geht denn das auf dem Rastplatz? Wie lernst du denn Frauen auf dem Rastplatz kennen? Wie geht das? Ach, das geht ganz einfach. Man setzt sich irgendwo hin. Ja. Man trinkt sich abends nach dem Feierabend ein Bierchen, man isst was. Dann sieht man irgendwie alleine eine Frau rumsitzen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Sind das denn dann auch LKW-Fahrerinnen oder einfach so Touristinnen, die unterwegs sind? Mit unter anderem, ja. Unter anderem, ja. Es gibt ja viele Frauen, die jetzt mittlerweile, sag ich mal, im Endeffekt einen Männerberuf ausführen, ja. Mhm. Ja, klar. Das ist ja nun mal so, ne? Ja. Aber ist vielleicht ein guter Tipp für die Mädels. Wenn ihr mal einsam seid, setzt euch einfach mal irgendwo an eine Raststätte, an einen Tisch und da kommt dann vielleicht Andi oder ein anderer netter LKW-Fahrer vorbei. Aber nicht alle LKW-Fahrer sind scheiße. Es gibt natürlich auch es gibt natürlich auch Kraftfahrer, die meinen, nur weil sie gut aussehen, können sie an jeder Hand 10 Frauen haben. Ja, immer, ich bin ein Durchschnittstyp. Ich bin 1,70 groß, ich habe knapp 100 Kilo. Ja. Ja. Ich sehe nach nichts aus und ich mache nichts und die Frauen kommen trotzdem zu mir hin. Ja? Weil du eine gute Ausstrahlung hast wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Andi, jetzt aber nochmal Hand aufs Herz, unter uns Männern. Wenn deine Perle bei einem anderen Typ liegt und du weißt genau, die machen sie richtig volle Kanne, bist du da nicht ein bisschen eifersüchtig? Nö. Das ist ja erstaunlich. Warst du immer schon so? Ja, also ich habe mit Eifersucht, sag ich mal, in dem Sinne wenig am Kopf. Aber ich habe 21 Jahre Ehe hinter mir. Ja? Ja. Und das war die Hölle auf Erden und ich will mein Leben jetzt genießen. Ah, ich verstehe die Einstellung. Dennoch könnte ja so eine kleine Angst immer dabei sein. Na, vielleicht verliebt sie sich ja doch in den einen oder anderen, mit dem sie Sex hat. Nö. Die Angst? Weil meine Freundin hat mir gesagt, also sie würde sich nie von mir trennen. Verstehe, also da ist wirklich ein großes Vertrauensverhältnis. Ja. Finde ich, Andi, ich muss dir sagen, ich habe das ja hier auch schon öfters in der Sendung gesagt, wenn man so ein Beziehungskonzept hat und beide sind damit einverstanden und ein großes Vertrauen hat, finde ich das völlig in Ordnung und gut. Ja. Da könnt ihr euch noch ein bisschen austoben, vielleicht ist die Sache irgendwann erledigt und ihr habt dann wieder nur Spaß an euch. Man weiß es nicht. Wollte ich gerade sagen, aber ich meine, solange wir den Spaß noch haben, warum sollen wir den denn nicht ausleben? Ja, genau. Weil meine Freundin, die hatte genauso eine Scheiß-Ehe hinter sich. Mhm. Ja, sie war nur 3 Jahre verheiratet. Ja, aber der Freund, oder vielmehr der Ex-Mann von ihr, war auf Deutsch gesagt ein Schwein. Mhm. Ja, erstmal, der hat sie eingesperrt, der hat sie geschlagen. Mhm. Ja, sie hatte absolut keine Freiheiten gehabt, nichts. Ja, und, dann lebt sie jetzt richtig auf. Richtig. Ja, sehr gut. Hast du eigentlich Kinder aus der ersten Beziehung? Hm? Hast du Kinder aus der ersten Beziehung? Ich habe Kinder, aber noch nicht aus meiner Ehe, sondern noch von meiner Freundin davor. Achso, noch. Die sind also schon erwachsene Leute. Ja, meine Tochter ist 23 und mein Sohn ist 25. Wissen die, wie du jetzt heute lebst? Nein. Nein. Weil ich habe keinen Kontakt zu meinen Kindern. Meine Tochter hat ja damals zu mir gesagt, ich wäre ein Arschloch, weil ich meine Ex-Frau verlassen habe. Ja. Ja, gut, und das ist jetzt noch ein neues Thema dann. Ja. Andi, schön, dass du uns ein bisschen von deinem Lebenskonzept erzählt hast. Wohin geht die Fahrt jetzt noch? Was ist dein Ziel? Mein Ziel ist jetzt nur noch bis Duisburg und dann muss ich da umsatteln. Ja. Und dann fahre ich schon wieder Richtung Heimat, weil ich habe heute noch einen Zahnarzttermin. Wo, in welchem Bundesland ist denn die Heimat? Niedersachsen. In Niedersachsen. Na gut, das ist ja nicht mehr ganz so weit. Na, weil Duisburg und Niedersachsen, das ist ja nicht allzu weit auseinander. Das kann man schaffen. Lieber Andi, dann allzeit gute Fahrt wünsche ich dir. Ich danke dir, Domian. Und grüß deine Liebste von mir. Werde ich auf jeden Fall machen. Und ich habe mich gefreut, mit dir mal reden zu dürfen und schönen Gruß an dein Team. Sehr gerne, ich richte es aus. Ich höre eure Sendung, wenn es geht, wenn ich nicht gerade im Ausland bin, eigentlich jede Nacht. Ja, sehr nett. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr macht das echt super. Toll, danke fürs Kompliment, Andi. Alles Gute und tschüss. Jo. Ciao. Und tschüss. So, an dieser Stelle, was wir ja immer gerne tun, ein Gruß an die LKW-Fahrer, die uns jetzt zuhören in der tiefen Nacht, die in Nordrhein-Westfalen und in den angrenzenden Bundesländern unterwegs sind und uns hören können. Kommt, Jungs, fahrt vorsichtig und kommt gut an. Hier ist Maria. Maria ist 42. Guten Morgen. Hallo, Domian. Maria, so, ich freue mich, dass du da bist. Das ist echt super schön, dass ich dich mal erreiche. Über was reden wir beide? Ich habe es schon 100.000 Mal probiert. Aber das ist sehr surreal jetzt gerade irgendwie. Ich sehe dich immer nur im Fernsehen. Wir sind ja heute nicht im Fernsehen. Ja, genau. Mhm. Das ist voll komisch. Und ganz kurzen Gruß an die LKW-Fahrer. Marcel Weiß, den ich dann grüße. Der muss es kurz wissen. Okay. So, jetzt aber zum Thema. Okay, zu meinem Thema. Das ist so, dass ich seit 5 Jahren eine Beziehung habe, ja, die sehr schön ist, die wirklich wunderschön ist. Super. Nur, wir haben keinen Sex. Ach, wie, 5 Jahre nicht? 2-mal ganz am Anfang. 2-mal in 5 Jahren? Ja. Das ist ja krass. Wie alt ist er? Wie alt ist er? Schnell mal so die Fakten. Er ist 36. 36 erst. Ja, erst. Naja, egal. 5 Jahre zusammen, 2-mal nur Sex gehabt. Ja, ganz am Anfang hatten wir mal Sex. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht das Wichtigste in unserer Beziehung ist. Also wir harmonieren in jeglicher Hinsicht. Mhm. Uns geht's total gut und wir streiten uns nie und. Seid ihr zärtlich zueinander? Ja. Kuschelt ihr? Bitte? Kuschelt ihr? Ja, wir kuscheln. Wir kuscheln ganz viel. Küsst ihr euch? Ja, aber nicht mit Zunge. Nur so zärtlich, freundschaftlich. Ja, genau. Und ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, dass er irgendwie mehr macht bei mir. So. Wie war denn damals dieses 2-mal Sex? Wie war das? Komisch. Weil du dir das nicht richtig vorstellen kannst mit ihm. Warum? Doch, ich kann mir das schon vorstellen mit ihm, aber jetzt nicht mehr. Ach so. Also damals, ganz am Anfang. Und warum war das? Konnte ich mir das schon vorstellen. Und warum war das komisch damals? Weil er so gebremst war in jeglicher Hinsicht. Du vermisst es gar nicht, demzufolge. Doch, schon. Doch. Aber doch. Du vermisst es nicht mit ihm, aber generell hättest du schon gerne auch Sexualität in deinem Leben. Ja. Wie ist es, wie sprecht ihr darüber, warum das so ist? Wir sprechen da nicht drüber. Also das ist, ich weiß nicht, also es ist eigentlich so, dass das unser täglicher Tagesablauf ist ganz harmonisch und alles ganz toll. Und wenn dann halt vielleicht irgendwie im Fernsehen irgendwelche Dinge laufen, die so über Sex sind und so, dann ist der immer ganz verschämt und kommt da nicht so drauf klar. Und ich bin halt mehr, also ich war halt immer eine sehr, sehr offene Person, in jeglicher Hinsicht. Und ich habe eine 14-jährige Beziehung hinter mir gehabt und danach habe ich richtig Gas gegeben. Ich habe richtig Gas gegeben und habe dann einfach alles genossen, was ich genießen kann. Mhm. Und kennt natürlich alle Facetten. Was ist denn deine Vermutung? Also ich habe es hier so verstanden, dass das von ihm ausgeht, dass ihr keinen Sex habt. Mhm. Wenn er damals weitergemacht hätte, dann hättest du auch mitgemacht. Ja, klar. Na klar. Was ist denn deine, wenn ihr schon nicht drüber redet, aber warum redet ihr eigentlich nicht darüber? Ich weiß nicht, das ist diese, ich habe keine Ahnung, das ist irgendwie so wie so eine Art peinliches Berührtsein. Ein Tabu. Wie das so früher war, ja. So, ne, bei Oma und Opa, ne, da redet man nicht drüber und ich weiß es nicht. Was ist deine These, was ist deine Vermutung, deine Hypothese, warum das so ist, wie es ist? Also, es ist nur mal Faktum, wir sind beide krank. Wir haben beide eine psychische Erkrankung. Was ist das für eine Erkrankung? Also, ich bin Borderlinerin und er hat eine bipolare Störung. Na ja, gut, aber das hat ja mit der Sexualität in dem Sinne... Ja, dann spielen aber noch die Medikamente eine Rolle. Ah, das kann sein. Genau, und dann bekommen wir beide sehr starke Medikamente und dadurch wird die Lust auch gedrückt. Glaubst? Bei mir jetzt weniger als bei ihm. Glaubst du denn, ja, du sagst das so, glaubst du, dass er wirklich keine Lust hat? Oder sag mal, Domian, da sagst du was, ich weiß das gar nicht. Glaubst du, dass er sich selbst befriedigt? Nee. Nee? Mhm. Aber das kannst du gar nicht beurteilen, du bist ja nicht immer bei ihm. Ja, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, gar das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber... wie hat der denn früher gelebt? Sehr behütet bei seinen Eltern. Ja. Und, hat er Beziehungen? Nein. Nein? Nein. Ist er schwul? Nein. Ja, kann doch sein. Nein, Domian, ist er nicht. Woher weißt du das? Weil ich das weiß. Du weißt aber ganz viel nicht über ihn, glaube ich. Boah, Domian, jetzt hör aber auf. Das kannst du jetzt nicht so sagen. Naja, aber ich meine, du hast eine Möglichkeit hingelegt. Das sind die Medikamente. Kann sein. Aber ja. Es ist ja schon eine kuriose Situation. Fünf Jahre zusammen, es passiert nichts, es ist sogar peinlich, man redet nicht darüber, da ist irgendwas im Busch. Das sagt ja der gesunde Menschenverstand. Ja, aber ich fühle mich trotzdem glücklich und mir geht's gut. Bis auf das eine. Was gäbe ich drum, ihn jetzt auch zu fragen, ob er auch glücklich ist mit der Situation. Wenn das so wäre, wäre es ja okay. Oder ob er das was vermisst. Das ist er. Er sagt mir jeden Tag, dass er mich liebt und wir machen nur schöne Dinge miteinander und uns geht's jeden Tag richtig gut. Also das ist das Skurrile. Ich will es jetzt nicht mies machen, aber vielleicht will er auch die Idylle nicht zerstören, indem er irgendwas mal über Sexualität sagt. Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Natürlich gibt es. Das ist voll komisch, oder Domian? Nein, es gibt natürlich auch Pärchen, die sich damit arrangieren, dass sie keine Sexualität haben. Nur, ich glaube, das ist äußerst selten, dass dann auch alles rundherum stimmt. In der Regel stimmt irgendwas nicht. Aber das gibt es doch, oder? Ja, das mag es geben. Aber was mir bei euch so zu denken gibt, ist, dass ihr da gar nicht drüber redet. Wenn ihr es ganz offen wärt und euch erzählt, nö, keine Lust und wir sind glücklich, dann wäre ich eher überzeugt. Aber es ist ein Tabu bei euch. Warum ist es ein Tabu? Ja, mittlerweile. Also ganz am Anfang war es anders. Wie machst du das denn? Befriedigst du dich selbst zwischendurch? Ja. Ja. Muss sein. Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann stelle ich mir alles Mögliche vor. Was stellst du dir denn vor? Ja, ganz intime Frage. Wir sind ja ganz unter uns. Das Fernsehen ist ja nicht dabei heute. Ja, schön. Das ist gut. Ja, viele, viele Männer, so, mit denen ich was zu tun hatte, die, ja, in der Zeit, nachdem ich dann meine 14-jährige Beziehung hinter mich hatte, habe ich halt einfach, wie gesagt, Gas gegeben und, ja, da habe ich auch ganz viel Spaß gehabt. Mhm. An diese Männer denke ich oft und. Mhm. Gab es mal Momente, wo du trotz des Glücklichseins in dieser Beziehung kurz davor warst, fremd zu gehen? Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Antwort ist schon gegeben. Nicht wirklich. Aber so ein bisschen, ja, ne? Ja, ein Stück weit habe ich dazu hintendiert, einfach nochmal dieses Gefühl zu haben. Mhm. Aber ich kann, also den Mensch, den ich hier bei mir habe, der neben einem Schlafzimmer liegt, ist einfach speziell und besonders. Mhm. Und selbst in meinem Freundeskreis, alle, die mich von früher kennen, die wissen, dass ich eine verrückte Nudel bin und dass ich nur komische Sachen mache. Die sagen alle, boah, dir geht's so gut mittlerweile. Mhm. Und das ist ein Ruhepol in deinem Leben, dieser Mann. Absolut, absolut. Tut dir gut. Ja, der kommt jeden Tag mit einem Lächeln in die Wohnung und strahlt mich an und küsst mich und sagt, dass ich das Wundervollste überhaupt bin. Und was man gerne hört. Ja, klar. Ist doch normal. Mensch Maria, was macht man denn da? Wenn die nächsten 5 Jahre sollen auch so vergehen? Was soll ich jetzt machen, Domian? Erzähl mir das. Nein. Ich will da gar nicht reinfunken. Irgendwas, ein Geheimnis ist da. Das ist die Frage, ob man darin wühlt, um das herauszukriegen, oder ob man sagt, naja, nichts ist perfekt, dann arrangieren wir uns eben damit. Das ist eine Frage, wie groß dein Leidensdruck ist. Das ist nur die entscheidende Frage. Wenn du sagst, ich mach's mir selbst und lebe das in meinen Fantasien aus und die Sache ist damit erledigt, dann ist sie erledigt. Hm. Aber das weiß ich nicht. Du bist ja noch eine recht junge Frau. Dankeschön. Ja. Ich weiß es auch nicht wirklich, aber ich denke, das ist besser so, wenn wir weiter so machen, wie wir es jetzt haben und. Ja, dann lass es doch einfach wirklich, leb doch erstmal auf jeden Fall so weiter. Und du wirst ja an dir schon bemerken, wenn irgendwann vielleicht der Punkt kommt, wo es doch zu einem großen Problem für dich wird, dann finde ich allerdings, musst du mit ihm drüber sprechen, bevor du fremd gehst. Okay. Weil sonst kommst du in große innere Konflikte, wenn du ihn betrügst. Dann muss das vorher erstmal besprochen werden, was los ist. Mm, Das ist sehr schwierig mit der Erkrankung. Sehr, sehr schwierig. Ja, ja, ja. Ich, das ist mir schon klar. Aber du weißt das, ne? Ja. Leute mit solchen Erkrankungen sind immer sehr kompliziert. Ich weiß, alles ist da schwierig. Aber vielleicht ist es wirklich ein großes Glück, wenn du das so empfindest, dass dein Leben so gut verläuft und du einen liebenden Menschen an deiner Seite hast. Das darf man muss man ja hoch, sehr hoch schätzen. Und oh ja. Das darf man nicht gering schätzen. Dann ist die Sexualität auch nicht so wichtig. Ich glaube auch. Also, dass man das ein Stück weit irgendwie dann doch schon ausbremsen kann und sagen kann, also, das ist nicht wirklich das Nonplusultra, das miteinander leben und zusammen sein und sich wirklich gut dabei fühlen, ist, glaube ich, doch ein Stück weit wichtiger als die Lust. Liebe Maria, dann verabschieden wir uns in diesem Sinne. Danke. Und ich hoffe, dass du noch tolle Zeiten erlebst mit deinem Partner. Ich danke dir, Domian. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. Sonja ist hier. Sonja ist 58. Guten Morgen, Sonja. Grüß dich, Domian. Grüß dich. Aus Ostfriesland. Aus Ostfriesland? Ja. Ach, das ist ja schön. Ich bin Anfang 2013 hingezogen. Mein Mann ist im Januar an COPD verstorben. Ja. Und hat mir in Köln nichts gesagt. Hat er in Köln nichts gesagt? Ja, wir haben 38 Jahre in Köln gewohnt. Ach so. In Effern. Ja? Ja. Wie, und dann seid ihr beide voriges Jahr nach Ostfriesland gezogen? Ja. Warum? Meine Tochter wohnt hier oben. Mhm. Der hat Ende 12, hat der bei uns in Hürth einen Knall gekriegt, musste ins Krankenhaus. Und da sagte er, mir geht's nicht gut, es klappt nicht. Und ich sage, weißt du was, wenn wir eine Wohnung kriegen, ziehen wir nach Ostfriesland. Hat geklappt und es ging so ein Dreivierteljahr gut. Also ihr seid jetzt wegen der Tochter dahin gezogen? Mit der Tochter und weil wir auch eine schöne ebene Wohnung gekriegt haben. Verstehe, okay. Mein Mann ist schwer behindert, 90% Rollstuhl und. Mhm. Und das ging 2013 ein Dreivierteljahr gut. Mhm. Und dann kam der Knallkrankenhaus rein und raus und Mitte Dezember sagte die Frau Doktor, was Sache ist, sagte so und so, entweder Krankenhaus, Altenheim oder Hospiz. Und da dachte ich, nee, kein Altenheim, ich war 13 Jahre selber in Hürth in einem großen Altenheim und ich sage, nein, das kommt nicht in Frage. Du hast ja gearbeitet. Ja. Mhm. Und er kriegt dann auch Mitte Dezember schwere Medikamente, Morphine, Tavor und so weiter und so fort. Ja. Und dann ist er dann am 11.01.2014 ruhig eingeschlafen. Und das schöne Dominant, soll ich dir was sagen? Ich war dabei, ich habe ihn nicht allein gelassen. Ja. Und das ist selten, ganz, ganz selten, dass heute einer zu Hause verstirbt. Ist er friedlich gestorben? Ja, du wie immer so sagst, rübergeschwappt. Er war gerne Angler, gerne auf hoher See und er hat eine Urnenbestattung gekriegt. Achso, er war gerne auf hoher See. Dann hat ihm die Gegend ja da auch gefallen, wenn er auch jetzt nicht lange da mehr gewohnt hat. Ja, nee, ich habe sehr schöne Urlaub mit meinem Mann gehabt. Wir sind lieber in die Berge, Zillertal, Tegernsee und so die Ecke gefahren. Achso, obwohl er das Meer mochte? Ja. Mhm. Ja. Wie alt ist dein Mann geworden, Sonja? Er ist gerade 63, ich bin gerade 58, waren gerade 38 Jahre verheiratet. Ach, das tut mir wirklich sehr leid. Das tut mir wirklich sehr leid. Gut, er ist ein bisschen selber schuld. Er hat geraucht. Mhm. Er hat Jahre, Jahre geraucht. Sein ganzes Leben lang? Ja. Ja. Ja, und irgendwann sagt der Körper, no. Genau, und die Erkrankung ist eine schwere Lungenerkrankung, an der er gestorben ist. Oftmals zurückzuführen auf Rauchen. Jetzt seid ihr extra, das ist ja ein Umzug, ist ja nun keine Kleinigkeit. Nein. Vor allem, wenn man älter ist oder wenn man krank ist. Jetzt sitzt du in Ostfriesland, bist aber eine Kölnerin, eine Kinder. Ich bin echt Kölschmädchen, in der Uniklinik geboren. So, ich höre es wirklich an der Stimme. Und ich komme Mitte März, komme ich eine Woche, ich habe meine Verwandten noch in Effern und ich freue mich, wenn ich runterkomme. Wie fühlst du dich denn jetzt da oben in der Fremde? Oh, ich habe ein bisschen schon Freundschaften geknopft. Es ist schwer, die sind ja durch. Aber ich meine, ich musste noch eins sagen, ganz kurz. Der Bestatter war da und wir haben den Opa, den Montagsnachmittag, weißt du was gemacht? Wir haben den Sarg angemalt, den Deckel. Ach. Die Enkelkinder waren mit. Der Bestatter hat das schön gemacht, den Sarg auf. Die Kinder konnten fühlen, wie der Opa reinkommt, dass er nicht irgendwo auf ein hartes Holz kam. Ja. Etwa super, es war schön. Wie gesagt, ich konnte hier Abschied nehmen, ich habe ihn begleitet raus an den Wagen, rein und es war herrlich. Sonja, als der Sarg von den Enkel, wie viele Enkelkinder habt ihr? Wir haben zwei. Ja, als der Sarg angemalt wurde von den Enkelkindern, lag der Opa im Sarg drin? Nein. Aber die konnten führen, die konnten ja das erste Mal führen mit dem Tod und mit dem, was geschieht mit dem Opa. Und wir haben den super an. Vorne ein Klon, die Oma hat den Kölner Dom, den Ring, den Wisch. Und meine Tochter hat geschrieben, der Kölsche Jung, jeder Fürk, so ungefähr. Es war schön. Also, es war so schön. Es war traurig. Auch wenn es traurig war. Es war traurig, aber schön. Ja. Und dann gab es eine Seebestattung. Es gab eine Seebestattung. Wie ist das abgelaufen? Es geht nach Neuharlinger Deal, geht ein Schiff raus, ein extra Schiff für Seebestattung. Ja? Ja. Und da, vorher wird dann der Mensch verbrannt? Genau, der geht nach Wilhelmshaven. Ja. Und das Schöne ist, jeder Bestatter darf von der Asche 10 Gramm abwiegen. Und ich habe so eine Kapsel, da ist Sand drin. Und ich kann den Opa mitnehmen, ich kann den Bett. Ich kann ihn zu den Kindern nehmen, ich kann ihn zum Kindergarten nehmen, ich kann ihn so ja mit nach Köln nehmen. Wo steht denn die Kapsel mit der Asche von deinem Mann? Ich bin im Moment neben mir am Bett. Auf dem Bett. Und wie sieht die Kapsel aus? Das ist so ein Anhänger. Ach, so ein Anhänger, da ist es drin. Ja. Ist das manchmal gruselig oder angenehm, dass er da ist? Angenehm. Angenehm, ja. Ich meine, mein Mann war ein schwieriger Mann. Er war auch ein bisschen dominant. Ja. Nee. Er hatte kein leichtes Leben und so, ich auch nicht so, aber es ist schlimm, wenn keiner sagt, was mit ihm los ist und geht einfach. Mhm. Er war auch so ein Typ. Wie war das denn dann auf der Seebestattung? Beschreib das mal. Oh, hör auf, es war ganz schlimm. Er hat uns verlassen mit einem Tamtam, Eisschnee, Regen. Ach. Es war so zugefroren, weil es geht ja die Rinne nach raus nach Spiekeroog und Wangerooge. Die war zugefroren. Echt, die war zugefroren in diesem Jahr? Das Schiff war am Kämpfen. Ich habe gedacht, ich müsste den Opa wieder mitnehmen. Und ich wollte endlich mal Abschied, endlich nur mal in Ruhe. Aber es hat geklappt, es hat gefluppt. Ja, du sagst immer Opa, aber wir reden ja über deinen Mann, ne? Ja, aber... Weil die Kinder dabei waren und die Kinder sagen... Ja, die Kinder waren auch mit, also der Max, die Lena nicht. Die Lena ist 5, dafür ist sie zu klein gewesen. Wurde denn bei der Seebestattung auch Musik gespielt? Ja. Was wurde gespielt? Niemals geht mal so ganz. Von Trude Herr? Ja. Mhm. Und von den Scorpion. Und von einem Berliner, wie heißt der, ich komme jetzt im Moment nicht drauf. Bekannte Sänger. Naja, also auf jeden Fall drei bekannte Lieder. Und die waren auch dafür, Hammer. Die waren auch, also, auch für ihn, wie aufgeschnitten. Hast du viel geweint? Ich habe geweint. Ich weine auch zwischendurch. Tut gut. Das tut auf jeden Fall gut, ja. Und das Schlimmste, wie man auf dem Schiff oben hochging und er holte die Urne. Und er warf die ins Wasser. Ich dachte, nee, jetzt geht mein Mann hier, der klaut in das kalte Wasser. Und es war so kalt. Sie haben uns mit Eisschnee, mit Regen, mit allem, mit Schneeregen, alles uns verlassen. Aber er hat es ja nicht mehr gemerkt. Das ist ja das Tröstliche. Nein, aber trotzdem. Es ist ein komisches Gefühl. Aber schön, aber schön, dass du deine kleine Kapsel da hast. Ja. Da ist er immer bei dir. Ja, und das... Wie gesagt, wir haben auch mal ganz kurz 10 Gramm Zucker abgewogen, was halt eine Menge ist. Ja. Zucker und Asche, das ist ja nur Unterschied. Ja, klar. 10 Gramm Asche ist eine ganze Menge, das stimmt wirklich. Das stimmt. Ja. Ja. Wie sind denn jetzt deine Pläne, Sonja? Möchtest du dort oben bleiben? Ich bleibe hier oben. Ich werde ja auch alt. Wir werden ja nicht mehr jünger. Und da sind deine Kinder, die Enkel sind da, das ist ja dann auch schön. Ja. So, und jetzt bald gibt es dann einen Besuch in der alten Heimat. Genau, ich freue mich. Und da kommt die Kapsel mit. Nee, die bleibt hier oben. Achso, ich dachte, du wolltest sie mitnehmen hierher. Ja. Nee, die bleibt hier oben. Ich dachte, du würdest sie dir ins Handtäschchen tun und mitnehmen. Jo. Ja. So ist es alles so verlaufen. Es kühlt, wie es kühlt und da kannst du nichts machen. So ist es, Sonja. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Ja. Dass du über den Schmerz hinwegkommst. Oh, es geht. Es ist nicht so einfach. Aber du bist eine rheinische Natur, die schaffen das eher, als wenn jemand so sehr ernst ist. Ja. die Rheinländer sind da, schaffen vielleicht eher die Trauer zu bewältigen. Wie gesagt, ich habe dir eben ja ganz kurz gedacht, zu Hause beim Bestatter etwas schön, auch für meine Kinder. Alles richtig gemacht. Ja. So muss es sein. Ja. Ja. Hör mal. Ich bedanke mich bei dir. Sonja, ja. Vielleicht sehen wir uns mal irgendwo in Köln. Wenn du mir über den Weg läufst, dann gib aber Bescheid. Dann sag ich, bin mit Sonja. Jo, okay. Tschüss, Sonja. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Und hier ist Tan, 33, guten Morgen. Guten Morgen, Domian, hallo. Hallo Tan. Sagt man Tan oder Tan? Tan, ne? Tan, als wenn es mit zwei N wäre. Achso, genau, mit zwei N. Das ist ein türkischer Name, ne? Das ist ein türkischer Name, genau. Wir haben auch schon mal telefoniert ungefähr. Vor einem Jahr ist das jetzt ungefähr her. Siehst du, der Name kommt mir auch bekannt vor. Ja, ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge. Und zwar war das so, dass ein Rollstuhlfahrer angerufen hat, kurz vor mir. Ja. Dem ging es nicht so gut, war gerade frisch in den Rollstuhl gekommen, bisschen depressiv gewesen und so. Nicht so schön gewesen, kann man ja auch verstehen. Und ich habe dann sofort darauf angerufen, um mal zu erzählen, wie positiv es aber eigentlich auch sein kann als Rollstuhlfahrer. Ich weiß, du hast uns auch Fotos geschickt, ne? Ja, richtig, genau. Ja, erzähl noch mal kurz zu dir. Du bist nämlich auch selbst behindert und sitzt im Rollstuhl. Genau, ich bin selber Rollstuhlfahrer, jetzt seit 6 Jahren ungefähr. Aber bei mir ist es halt, ich bin halt ein aktiver Rollstuhlfahrer. Mhm. Da muss man auch noch mal unterscheiden. Also ich bin recht mobil, mache sehr viel Sport, bin im Basketball sehr viel unterwegs und habe ein bisschen gemodelt nebenbei und solche Geschichten. Ja, du bist ein bildschöner Typ, muss ich sagen. Danke. Das ist nett. Und das Witzige ist, dass, und deswegen rufe ich auch an, dass nach dem Anruf bei dir eine unglaubliche Welle losgeschlagen ist. Und inwiefern? Wahnsinn. Also es haben sich TV-Produktionen gemeldet, es haben sich so, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also angefangen hat das dann irgendwann mit dieser Guinness World Record Show, da sind wir dann aufgetreten mit unserer Mannschaft und haben dann einen Weltrekord aufgestellt, das wurde dann live im Fernsehen übertragen. Sag nochmal genau, was für eine Mannschaft das ist genau. Die heißt Hannover United, das ist eine Rollstuhl-Basketball-Mannschaft, wir spielen in der ersten Bundesliga. Ja. Und haben dann einen US-Truck von 50 Tonnen gezogen mit 25 Rollstuhlfahrern über 100 Meter. Ja, wahnsinnige Geschichte. Waren super Bilder auch und kamen echt ganz gut. Das glaube ich, das sind tolle Bilder. Ganz, ganz super Geschichte gewesen. Ja, und bevor ich jetzt irgendwie, ich erzähle mal so ein bisschen die Highlights. Und dann kam Bülent Ceylan, ist auch dann auf uns zugekommen oder auf mich zugekommen und hat gesagt, hast du nicht Bock mal bei mir in der Sendung aufzutreten? Ach, und, das ist ja doch total krass. Wahnsinn, also Domian war irgendwie für mich dann so ein Trittbrett, Sprungbrett. So. Und Bülent hatte dich bei uns ja auch gehört? Gehört hat sich bei euch die Geschichte von RTL 2, also mit dem Guinness World Record. Das hat aber wiederum gesehen der Bülent Ceylan. Und das habe ich dann irgendwie, dann bin ich dort mit Kaya Jana zusammen aufgetreten, habe da so ein bisschen Faxen gemacht mit Bülent, das ist ja einfach nur ein super Kerl und einfach nur lustig gewesen. Sehr nette Jungs, ja, sehr. Super Geschichte. Und dann hat mich eine Serie, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber hat mich auf jeden Fall eine tägliche Serie angeschrieben und gefragt, hast du nicht Bock bei uns, dich selbst zu spielen bei uns in der Serie? Doch. Als der Tan. Du darfst den Namen nennen. Welche Serie ist das? Ach so, okay, das war Berlin Tag und Nacht hat dann angefragt. Ja. Und weil ich selber nicht so wirklich geguckt habe, war ich erst ein bisschen skeptisch und überlegt, ja, soll ich das machen? Aber die haben halt gesagt, gut, du darfst dich selbst spielen, also wirklich der Rollstuhlbasketballer dann auch sein. Das fand ich sowas von genial und hat so einen Spaß gemacht, dass ich da so ein paar Folgen mitgespielt habe, so eine Nebenrolle quasi. Ist die schon aber ausgestrahlt also, worden? Das wurde schon ausgestrahlt, genau, so ungefähr 2 Monate her jetzt, genau. Mensch, das ist ja irre, das ist ja ein richtiger Schneeballeffekt ist da in die Gänge gekommen durch den Auftritt Wahnsinn, also unglaublich, dass man alleine durch so ein kurzes, ich meine gut, wir hatten ein ganz nettes Gespräch, wir haben uns glaube ich ganz gut verstanden, wir haben ganz gut gelacht, das war ganz toll. Ja, das war ein gutes Gespräch und du hast wirklich auch, das habe ich auch noch in Erinnerung, deswegen kann ich mich wirklich gut daran erinnern, es gab so viel positive Resonanz auch von anderen Menschen, die eine Behinderung haben oder im Rollstuhl sitzen, weil du so eine positive Ausstrahlung hast und so mit den Leuten auch sehr viel Mut gemacht hast, das hat mich auch sehr beeindruckt. Das war mein großes Ziel und das ist ja das Witzige daran, weil ich habe eigentlich ja nur bei dir damals angerufen, um genau das so ein bisschen den Leuten so ein bisschen zu vermitteln und dann aber die Gelegenheit gekriegt oder so eine großen Streufaktoren durch diese ganzen Sendungen bekommen, um das noch mehr, ich sag mal, zu streuen. Ich wusste ja, dass bei dir auch sehr, sehr viele Leute zuhören und deswegen war das für mich eine tolle Gelegenheit. Mhm. Aber dass ich dann natürlich, ich sag jetzt mal so ein bisschen mein Lebenswerk, um anderen Leuten so ein bisschen auch das Selbstbewusstsein abzugeben, dann so viel dann auch weitergeben konnte und das so streuen konnte, das ist natürlich eine Wahnsinnssache. Das finde ich auch. Gibt es denn jetzt noch Pläne? Ist irgendwas in der Pipeline? Ja, es ist. Es gibt dann auch viele, du weißt ja selber, wie das ist. In dieser ganzen Mediengeschichte kommen auch viele schwarze Schafe dann auch auf dich zu. Man muss immer so ganz gut unterscheiden, wer und was. Aber es gibt halt viele, die dann kommen und sagen, du pass auf, ganz ehrlich, was du da machst, in Deutschland kann man immer auf zwei Arten und Weisen erfolgreich sein. Entweder muss man was besser machen als alle anderen oder man muss was machen, was es noch gar nicht gab. Mhm. Und es gibt nun mal keinen Rollstuhlfahrer, der in irgendeiner Form in diese Promi-Welt reinsticht oder den es da so stimmt. Gibt. Und die haben gesagt, du kannst das machen und du kannst es versuchen und jetzt sind die Pläne für 2014, da mal eine langfristigere, größere Geschichte zu machen. Wir sind ganz gespannt, die Sendung ist rum, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, danke nochmal, auf jeden Fall. Danke dir auch. In der Technik, Tim Dohntke. Bis morgen, 1 Uhr.